Was für Geld, dachte Raskolnikow. Aber es ist also gar nicht das. Und er erbebte vor Freude. Es wurde ihm urplötzlich, unendlich, unbeschreiblich leicht. Alles war von den Schultern geglitten. »Um welche Stunde aber sind Sie hierher bestellt, mein Herr?« schreit der Leutnant, der sich aus unbekannten Gründen immer mehr erboste. »Man hat Sie um 9 bestellt und jetzt geht es schon auf 12.« »Man hat mir die Vorladung erst vor einer Viertelstunde zugestellt«, antwortete laut und über die Schulter hinweg Raskolnikow, der auch plötzlich und unerwartet ärgerlich wurde und daran ein gewisses Vergnügen fand. »Es ist schon genug, dass ich trotz meines Fiebers hierher gekommen bin.« »Bitte schreien Sie nicht so.« »Ich schreie durchaus nicht, sondern ich spreche sehr ruhig. Aber Sie schreien mich an. Ich bin Student und erlaube nicht, dass man mich anschreit.« Der Vertreter des Inspektors geriet so in Harnisch, dass er im ersten Augenblick kein Wort hervorbringen konnte. Er zischte nur und sprang von seinem Platz auf. »Schweigen Sie gefälligst! Sie sind auf einer Behörde! Sie haben hier nicht grob zu werden, mein Herr!« »Auch Sie sind auf einer Behörde«, rief Raskolnikow. »Und Sie schreien nicht nur, sondern rauchen auch noch, verhalten sich hier also uns gegenüber in keiner Weise, wie es sich gehört.« Als Raskolnikow dies gesagt hatte, empfand er einen unbeschreiblichen Genuss. Der Schriftführer blickte sie lächelnd an. Der hitzige Leutnant war sichtlich verblüfft. »Das geht Sie nichts an«, schrie er endlich unnatürlich laut. »Sie haben hier nur eine Erklärung abzugeben zu der erhobenen Forderung. Zeigen Sie sie ihm, Alexander Grigorjewitsch. Klagen laufen gegen Sie ein. Sie zahlen nicht. Sie sind mir ein nobler Herr.« Raskolnikow aber hörte nicht mehr zu, nahm aufgeregt das Schriftstück vor und suchte schnell die Lösung. Er las es einmal, ein zweites Mal, begriff aber nichts. »Was ist es denn?« fragte er den Schriftführer. »Man verlangt von Ihnen Geld laut Schuldschein. Es ist eine Geldforderung an Sie. Sie müssen entweder die Summe mit allen Unkosten, Strafgeldern und so weiter bezahlen oder eine schriftliche Erklärung abgeben, wann Sie imstande sein werden zu bezahlen, gleichzeitig aber auch sich verpflichten, die Hauptstadt bis zur Tilgung der Schuld nicht zu verlassen und Ihr Eigentum weder zu veräußern noch zu verheimlichen. Der Gläubiger aber hat das Recht, Ihr Eigentum zu verkaufen und mit Ihnen nach dem Gesetz zu verfahren.